das Gebot der Stunde ist die Einheitsfront aller Werktätigen, um dem Faschismus zurückzuwerfen. Mit dieser Zurückwerfung des Faschismus geht es darum, den Versklavten und Ausgebeuteten die Kraft und die Macht ihrer Organisation zu erhalten, ja sogar ihr bedrohtes physisches Leben. Vor dieser zwingenden geschichtlichen Notwendigkeit müssen alle fesselnden und trennenden politischen, gewerkschaftlichen, religiösen und weltanschaulichen Einstellungen zurücktreten. Alle Bedrohten, alle Leidenden, alle Befreiungssehnsüchtigen in die Einheitsfront gegen den Faschismus und seine Beauftragten in der Regierung. Die Selbstbehauptung der Werktätigen gegen den Faschismus ist die nächste unerlässliche Voraussetzung für die Einheitsfront im Kampfe gegen Krisen, imperialistische Kriege und ihre Ursache, die kapitalistische Produktionsweise. Die Auflehnung von Millionen werktätiger Männer und Frauen in Deutschland gegen Hunger, Entrechtung, faschistischen Mord und imperialistische Kriege ist ein Ausdruck der unzerstörbaren Schicksalsgemeinschaft der Schaffenden der ganzen Welt. Ich eröffne den Reichstag in Erfüllung meiner Pflicht als Alterspräsidentin und in der Hoffnung, trotz meiner jetzigen Invalidität das Glück zu erleben, als Alterspräsidentin den ersten Redekongress Sowjetdeutschlands zu eröffnen. Die Alterspräsidentin hat mich beauftragt, Ihnen das Resultat der Abstimmung mitzuteilen. Abgegeben sind 587 Stimmen. Davon sind gültig 583 Stimmen. Hiervon erhielten der Abgeordnete Göring 367 Stimmen. Löbe 135 Stimmen, der Abgeordnete Torgler. Meine Damen und Herren, die absolute Mehrheit beträgt 294 Stimmen. Der Herr Abgeordnete Göring ist somit als Präsident des Reichstags gewählt. Ich frage ihn, ob er die Wahl annimmt. Damit ist meine Pflicht als Alterspräsidentin erfüllt und der gewählte Präsident des Reichstags wird seines Amtes weihen. Ich stelle vor dem ganzen deutschen Volke ausdrücklich fest, dass die heutige Sitzung sowie vor allem die Wahl des Präsidiums eindeutig erwiesen hat, dass der neue Reichstag über eine große arbeitsfähige nationale Mehrheit verfügt und somit in keiner Weise der Tatbestand eines staatsrechtlichen Notstandes gegeben ist. Ich bin überzeugt, dass der Reichstag, wenn alle wertvollen Kräfte zusammenwirken, die schweren Aufgaben erfüllen wird, die seiner harren. Zum ersten Male besitzt der Reichstag wieder eine nationale Mehrheit, die ihn befähigen muss, das deutsche Volk aus drückendster materieller Not und dumpfester seelischer Verzweiflung herauszuführen. Die Tatsache eines nationalen Präsidiums beseelt mich mit der Hoffnung, dass ich mein Amt als Präsident dieses Reichstages ausüben kann, dass die Ehre des Volkes, die Sicherheit der Nation und die Freiheit des Vaterlandes die obersten Leitsterne meines Handelns sein können. Bravo!